Zeit. You've got a friend und Will You Still Love Me Tomorrow? Das waren drei von den größten Hits, die Carole King im Laufe ihrer langen Karriere geschrieben hat. Gibt natürlich noch einige mehr. Über die Bedeutung dieser Frau kann ich jetzt sprechen mit der Pop-Journalistin Sonja Eismann. Schönen guten Tag, Frau Eismann. Hallo. Carole King wird heute 80, ich habe es gesagt. Ihr letztes Studioalbum, das liegt ja doch mittlerweile mehr als 10 Jahre zurück, war, glaube ich, sogar ein Weihnachtsalbum. Ist sie denn heute trotzdem auch immer noch eine Ausnahmeerscheinung im Musikbusiness? Also da würde ich sagen, auf jeden Fall, gar nicht mal so sehr aufgrund ihres Geschlechts. Da haben ja viele jüngere feministische Generationen dran gearbeitet, dass jetzt im Pop alle Geschlechter sichtbar werden. Aber ich würde schon sagen, so aufgrund ihrer Position und ihres Alters, also wir können alle sehr viele männliche Musiker in diesem Alter nennen, die noch sehr aktiv und sichtbar sind. Bei den Frauen wird es dann aber schon sehr viel dünner. Also neben Cher und Diana Ross fallen uns da nicht so viele ein. Aber was Carole Kings Karriere aus meiner Sicht so einzigartig macht, ist, dass sie eine der bedeutendsten Songschreiberinnen aller Zeiten ist. Und das ist ja ein Job, der immer noch sehr männlich besetzt ist in unserer Vorstellung. Es gibt ja dieses Klischee, dass so glamouröse weibliche Stars Lieder trällern, die talentierte Männer für sie komponiert haben. Aber bei Carole King war das tatsächlich genau andersrum. Sie schrieb Lieder für Männer wie Benny King, die Monkees oder die Righteous Brothers oder ganz viele andere. Mhm. Wenn wir mal so in ihre Biografie reinschauen, Frau Eismann, geboren wurde Carole King 1942 als Carole Joan Klein in eine kleinbürgerliche jüdische Familie in Manhattan. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt frei von Rollenklischees, diese Herkunft. Wie passt das zusammen? Ja, das stimmt absolut. Also Carole war ein sehr talentiertes Kind. Angeblich hatte sie schon mit 4 Jahren das absolute Gehör und konnte auch schon Klavier spielen. Aber sie fing eben als Komponistin im Team mit ihrem Ehemann, mit Jerry Goffin an. Mit 18 bekam sie schon das erste Kind von ihm. Und in ihrer Autobiografie erinnert sie sich eben dran, dass sie beide die Lohnarbeit zwar gleichberechtigt aufgeteilt haben. Also sie schrieb die Musik, er die Texte. Er aber immer viel mehr, als sie verdient hätte und gleichzeitig von ihr erwartet hat, auch noch die Hausarbeit komplett selbst zu erledigen. Okay, die beiden haben zusammen auch ein Stück geschrieben, ein Stück, über das heute immer noch viel geredet wird. Das heißt, He Hit Me and It Felt Like a Kiss. Also er hat mich geschlagen und es hat sich wie ein Kuss angefühlt. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt progressiv, oder? Nee, da muss man sagen, also dieser Song, das ist wirklich ein misogyner Tiefpunkt der Popmusikgeschichte. Der war angeblich von Kings und Goffins Babysitterin Little Eva, auch eine Sängerin inspiriert, die angeblich die Schläge ihres Partners als Liebe interpretiert haben soll. Aber das muss man auch sagen, Carole King, die Jahre später selbst darüber gesprochen hat, wie sie von einem ihrer Ehemänner misshandelt wurde, die hat sich dann auch aufrichtig dafür entschuldigt. Aber wir dürfen natürlich nicht den Zeitkontext vergessen, denn diese Lieder waren damals alles Auftragsarbeiten für die Hitfabriken und da wurden einfach die Stoffe geliefert, die als Verkaufsgaranten galten in der damaligen Zeit. Sonja Eismann, kommen wir mal zu der Emanzipationsgeschichte von Carole King, die begann mit ihrem berühmten Album Tapestry, das 1971 erschienen ist, nachdem sie ihren Ehemann verlassen hatte. Sie ist damals nach L.A. gezogen, ins Laurel Canyon. Was ist es an dieser Platte und an dieser Zeit so besonders? Also zunächst mal ist das Album, wo sie als zum ersten Mal so richtig erfolgreich als Sängerin auch in Erscheinung trat, das ist bis heute ein Album der absoluten Superlative. Also 15 Wochen auf Platz 1 hintereinander, 6 Jahre in den Charts und 25 Millionen verkaufte Einheiten. Also das ist schon ziemlich einzigartig. Und zudem war sie damit die erste Frau, die überhaupt einen Grammy für den besten Song gewonnen hat. Aber ich würde schon auch sagen, dass es auch ästhetisch wegweisend war, denn sie hatte ja diesen sanften inneren Stil hier perfektioniert und damit würde ich schon sagen, dass sie endgültig bis heute dieses Genre des Singer-Songwriting konsolidiert hat und ihm auch ihren eigenen Stempel aufgedrückt hat. Und auch das Cover war so prägend. Da sieht man sie eben als junge und trotzdem reif wirkende Natural Woman, ist ja auch ein Song von ihr, in so einem ganz alltäglichen häuslichen Setting mit Katze. Und das war so ein bewusst unglamouröser Look und sie hat ja auch diese ganz warme, aber eben nie übertrieben perfekte Stimme und auch diese persönlichen Texte auf dem Album. Damit setzte sie eben den damals aufkommenden feministischen Slogan, das Private ist politisch auch für die breite Masse um. Also das heißt, dass sie wirklich, das was ich so eingangs gesagt habe, sie wirklich prägend war überhaupt für dieses Genre Singer-Songwriter, fast schon ja zu den Erfindern dazu gezählt werden kann. Sonja Eismann, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wie sieht das heute aus? aus mit Carole King? Also kann sie immer noch eine Inspiration sein für jüngere MusikerInnen und Musikfans? Also ich glaube auch, wenn man ihre Musik mag oder eben nicht mag, das ist ja ganz offen, dann ist sie allein aufgrund ihres riesigen Outputs eine extrem wichtige weibliche Präsenz im Popmusikkanon. Und da wurde sie ja immer mal wieder als Softrock oder Easy Listening ja trivialisiert oder eben gar nicht erst mal erwähnt, was ja auch schon Bände spricht. Und ich finde, dass ihre Karriere eben eindrucksvoll beweist, dass Frauen schon von Anfang an, also von Anfang des Pop an, in allen Bereichen gearbeitet haben, dort aber eben eher nicht gesehen wurden. Und ich muss auch sagen, ich habe persönlich eine ganz interessante Geschichte mit ihr, weil ich durch die Beschäftigung mit Riot Girls auf sie gestoßen bin und weil sie eben von manchen dort als Vorbild genannt wurde, was mein Musikverständnis ja ziemlich auf den Kopf gestellt und letztendlich eben auch erweitert hat. Und ich finde, in diesem Sinne geht ihre Geschichte heute weiter. Also es gibt da junge TikTokerinnen, die Versionen von ihren Songs auf TikTok posten, was Carole King dann eben wieder retweetet. Carole King macht sich auch für den Black History Month stark und sagt, das waren ihre großen Vorbilder, die kommen alle aus der schwarzen Musik. Sie setzt sich gegen Transfeindlichkeit ein und das, finde ich, ist so eine schöne Mischung aus Geschichtsbewusstsein und Aktualisierung und ich finde das ganz ermutigend und wegweisend. Das sagt Sonja Eismann. Wir haben gesprochen über den 80. Geburtstag von Carole King, die New Yorker Sängerin,